Ein Abend für den Rausch. Unter diesen Obertitel haben wir das nun folgende Programm bis Mitternacht zusammengestellt. Im Anschluss an das Hörspiel, das ca. 80 Minuten lang sein wird, bringen wir eine Ausgabe von Playground, die sich ebenfalls mit dem Thema Rausch beschäftigt. Zunächst zum Hörspiel. Im Jahr 1860 erschien Charles Baudelaires Essay Les Paradis Artificiels, die künstlichen Paradiese. Der Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den Rausch, für die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen zum Ausnahmezustand des Geistes und der Sinne. 150 Jahre später hat der Hörspielmacher und Autor Kai Green den Text einigen ausgewählten Bands und Musikern vorgelegt und sie gebeten, ihn als Improvisationsvorgabe für eigene Songs und Musiken zu benutzen. So hören wir neben den Stimmen von Alexander Fehling und Jeanne Moreau, die das Gedicht Enivrez-vous, berauscht euch, im französischen Original einspricht, Originalkompositionen so verschiedener Gruppen wie Anne Clark, Alvanoto, Maria Hilf, Sando, Tarwater, Tuxedo Moon und vielen anderen. Der gesunde Verstand sagt uns, dass die Dinge der Erde nur sehr wenig Realität besitzen und dass es Wirklichkeit einzig in den Träumen gibt. Um das Natürliche wie das Künstliche Glück zu verdauen, braucht es zunächst einmal den Mut, es hinunterzuschlucken, und die, die vielleicht das Glück verdienten, auf sie hat die Glückseligkeit, so wie die Sterblichen sie verstehen, von jeher als Brechmittel nur gewirkt. Die künstlichen Paradiese. Hörspiel von Kai Green. Nach dem gleichnamigen Text von Charles Baudelaire. Mit der Musik von Alvanoto, Anne Clark, Givok Dabagian, Matt Elliott, Maria Hilf, Nouvelle Vague, Helmut Oehring mit Matthias Bauer, Originally Cochani Orchestra, Sando, Tarwater, Tuxedo Moon, Ulver. Sometimes on the steps of a palace or in the grass in a ditch or in the solitude of your own room you should awaken and find the drunkenness are entirely gone. Ask of the wind, of the wave, of the star, of the bird, of the clock, of all that flies, of all that speaks. Ask what hour it is, and wind, wave, star, bird, or cloud. be drunk. It is the hour to be drunk. It is the hour to be drunk. It is the hour. It is the hour. It is the hour. It is the hour. It is the hour. It is the hour. Die Menschen, die sich selbst zu beobachten wissen und die Erinnerungen an ihre Eindrücke bewahren, jene, die es verstanden, ihr geistiges Barometer zu konstruieren, hatten bisweilen im Observatorium ihrer Gedankenwelt schöne Zeiten zu verzeichnen. Glückliche Tage, köstliche Minuten. Das sind Tage, wo der Mensch mit einem kindlichen und kraftvollen Geist erwacht und die äußere Welt sich ihm in einem mächtigen Relief darbietet, in Reinheit der Konturen, in wunderbarem Farbenreichtum. Die geistige Welt eröffnet ihre weiten Ausblicke voller neuer Klarheiten. Der Mensch, der beschenkt wird mit dieser leider so seltenen und flüchtigen Glückseligkeit, fühlt sich auf einmal fein und scharfsinniger, fühlt sich, um alles in ein Wort zu fassen, würdevoller. Das Seltsamste jedoch an diesem Ausnahmezustand des Geistes und der Sinne, den ich, wenn ich ihn mit dem trüben Dunkel der gemeinen Alltagsexistenz vergleiche, ohne Übertreibung paradiesisch nennen darf, das Seltsamste an ihm ist, dass er durch keinerlei sichtbare und leicht bestimmbare Ursachen hervorgebracht wird. Eine ungewöhnliche Geistesverfassung, in der ich eine wahrhafte Gnade erblicke, eine Art himmlischer Botschaft, die darauf bedacht ist, im Geist des Menschen die Erinnerung an die unsichtbaren Wirklichkeiten wieder wach zu rufen. Dieser zauberhafte, unvergleichliche Zustand wird nicht durch vorhergehende Symptome angekündigt. Er ist eine Art von vertrautem, aber zeitweilig unterbrochenem Umgang, aus dem wir, sofern wir weise wären, die Gewissheit eines besseren Daseins folgern sollten, sowie die Hoffnung, durch tägliche Übung unseres Willens dorthin zu gelangen. Diese Schärfe des Denkens, diese Verzückung der Sinne und des Geistes mussten dem Menschen von jeher als das Höchste der Güter erscheinen. Und darum, nur auf den unmittelbaren Genuss bedacht und ohne sich über die Verletzung der Gesetze seiner Konstitution zu beunruhigen, hat der Mensch gesucht in der Naturwissenschaft, in der Pharmakologie, in den gewöhnlichsten Branntweinen, in den feinsten Parfüms hat er unter allen Himmelsstrichen und zu allen Zeiten gesucht nach Mitteln zur Flucht aus seiner Kotbehausung, und wäre es nur für einige Stunden, um mit einem einzigen Flügelschlag das Paradies zu erlangen. Auf den Stufen des Palastes, in den Räumen deines Rausches, in der Kammer deiner Träume, stellen sich die Fragen, den großen Fragen. Sei kein Sklave der Moderne, ein Leben in bleischwerer Zeit. Vielleicht verschwinden. Für seinen Hang zum Unendlichen. Der sichtbare Herr der sichtbaren Natur, ich spreche vom Menschen, wollte also das Paradies mittels der Pharmazie, mittels gegorener Getränke erschaffen, einem Narren vergleichbar, der solide Möbel und wirkliche Gärten durch Dekorationen ersetzen wollte, auf Leinwände gemalt und auf Gestelle montiert. Sehe ich von den Branntweinen ab, die rasch eine materielle Raserei entfachen und die geistige Kraft zu Boden drücken, und ebenso von den Parfüms, deren ausschweifender Gebrauch die Einbildungskraft des Menschen wohl aufs Äußerste verfeinern, dafür aber im selben Grade seine physischen Kräfte erschöpft, so sind unter den Drogen, die sich am geeignetsten erweisen zur Erreichung dessen, was ich das künstliche Ideal nenne, zwei der wirksamsten Substanzen, der Haschisch und das Opium. Vom Haschisch will ich hier sprechen. Der Haschisch oder der indische Hanf, Cannabis indica, ist eine Pflanze aus der Familie der Nesselgewächse, dem Hanf unserer Klimate ganz ähnlich. Nur erreicht er nicht dieselbe Höhe. Er besitzt außerordentlich berauschende Eigenschaften. Die Eigenschaften des Haschisch werden für gewöhnlich einer harzigen Substanz zugeschrieben, die sich darin im Verhältnis von ungefähr 10 zu 100 befindet. Dieses Harz ist im Zustand der Reinheit weichlich von einer tiefgrünen Färbung und besitzt in hohem Grade den charakteristischen Geruch des Haschisch. 15 Zentigramm genügen, um überraschende Wirkungen hervorzurufen, die verschiedenartigster Natur sind, je nach dem Temperament der einzelnen Esser und ihrer nervösen Empfindlichkeit. Noch bemerkenswerter ist, dass die Wirkung bei ein und derselben Person wechselt. Bald ist sie eine unmäßige, unwiderstehliche Heiterkeit, bald ein Gefühl von Wohlbefinden und Lebensfülle, bald ein Traum durchwobener Halbschlaf. Indessen gibt es Phänomene, die sich ziemlich regelmäßig einstellen, besonders bei Personen, die nach Temperament und Erziehung verwandt sind. Es besteht eine Art Einheit in der Verschiedenheit. Und diese wird es mir ermöglichen, ohne allzu große Mühe eine Monographie des Rausches zusammenzustellen. You have to be always drunk. That's all there is to it. It's the only way. So as not to feel the horrible burden of time that breaks your back and bends you to the earth, you have to be continually drunk. But on what? Wine, poetry, or virtue? As you wish, but be drunk. And if sometimes on the steps of a palace or the green grass of a ditch, in the mournful solitude of your room, you wake again, drunkenness already diminishing your gum. Ask the wind, the wave, the star, the bird, the clock, everything that's flying, everything that's groaning, everything that is rolling, everything that is singing, everything that is speaking. Ask what time it is, and wind, wave, star, bird, clock will answer you. It's time to be drunk. So as not to be the martyred slaves of time, be drunk, be continually drunk, on wine, on poetry, or on virtue as you wish. Was erfährt man? Was sieht man in diesem Seraphim-Theater? Wunderdinge, nicht wahr? Außerordentliche Schauspieler. Ist es herrlich? Ist es furchtbar? Ist es sehr gefährlich? Derart sind gewöhnlich die Fragen, die die Unerfahrenen an die Adepten richten. In ihrer Vorstellung ist der Haschisch-Rausch ein Wunderland, ein großes Theater voll Zauberei und Gaukelei, wo alles unerhört ist und unvorhergesehen. Nun, das ist ein Vorurteil, eine vollkommene Verkennung. Im Schlaf dieser allnächtlichen Abenteuerreise gibt es etwas tatsächlich Wunderbares. Es ist ein Wunder, dessen ständige Wiederkehr sein Mysterium jedoch bereits beschädigt hat. Die Träume des Menschen sind von zweierlei Art. Die einen, erfüllt von seinen Fehlern, verbinden sich in mehr oder minder bizarrer Weise mit den Dingen, die am Tage an ihm vorbeihuschten und rücksichtslos in der großen Weite seines Gedächtnisses ihre Spuren hinterließen. Das ist der natürliche Traum. Der Traum jener anderen Art jedoch ist der absurde, unvorhergesehene Traum, ohne Beziehung noch Verknüpfung mit dem Charakter, dem Leben und den Leidenschaften des Schläfers. Dieser Traum, den ich hieroglyphisch nennen möchte, stellt ohne Zweifel die übernatürliche Seite des Lebens dar und wurde gerade wegen seiner Absurdität von den Alten für göttlich gehalten. Im Haschischrausch gibt es nichts dergleichen. Wir verlassen nirgends das Gebiet des natürlichen Traumes. Während seiner ganzen Dauer wird der Rausch nichts anderes sein als ein freilich unermesslicher Traum. Unermesslich dank der Intensität der Farben und der Schnelligkeit der Eindrücke. Immer jedoch wird er gestimmt sein auf den besonderen Ton der Persönlichkeit. Der Müßiggänger hat sich den Kopf zerbrochen, um auf künstlichem Wege das Übernatürliche in sein Leben und Denken einzuführen. Aber nach alledem ist er, trotz der gegenwärtigen Stärke seiner Empfindungen, doch nur der nämliche Mensch. In größerem Maßstab, die nämliche Zahl, in eine sehr hohe Potenz erhoben. Er ist geknechtet, aber zu seinem Unglück nur durch sich selber, will sagen durch das, was ohnehin sein Selbst beherrscht. Vor être. Seht hier also die Droge unter euren Augen. Ein wenig grüner Konfitüre von der Größe einer Nuss. Seht hier also das Glück. Mit all seinen Räuschen, all seinen kindischen Narreteien. Ihr könnt das ohne Furcht hinunterschlucken. Man stirbt nicht daran. Eure physischen Organe werden davon keinen Schaden erleiden. Später vielleicht wird eine zu häufige Inanspruchnahme des Zaubers die Kraft eures Willens herabsetzen. Vielleicht werdet ihr weniger Mann sein, als ihr das heute seid. Aber die Strafe ist so fern und das künftige Unheil so schwer bestimmbarer Natur. Was wagt ihr? Morgen ein wenig nervöse Abspannung. Wagt ihr nicht alle Tage größere Strafen gegenüber geringerem Entgelt? Also abgemacht. Ihr habt eure Dosis Haschisch-Extrakt, um ihm mehr Kraft und Ausbreitung zu geben, in einer Tasse schwarzen Kaffees verrührt. Ihr habt Obacht gegeben, einen nüchternen Magen zu haben, um dem Gebräu völlige Wirkungsfreiheit zu geben. Frühestens in einer Stunde werdet ihr eine leichte Suppe zu euch nehmen. Ihr seid nun wohl versehen für eine lange, ganz besondere Reise. Die Dampfpfeife ist ertönt, die Segel sind gerichtet und vor den gewöhnlichen Reisenden habt ihr den sonderbaren Vorzug, nicht zu wissen, wohin ihr fahrt. Ihr habt es gewollt. Es lebe das Verhängnis. Si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui vit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge. Vous ne pouvez pas être l'esclave. Ich nehme an, dass ihr die Vorsicht gebraucht habt, euren Augenblick für diese abenteuerliche Expedition gut zu wählen. Jede vollkommene Schwelgerei hat auch ihre vollkommene Muße nötig. Ihr wisst zudem, dass der Haschisch nicht nur eine Übersteigerung der Persönlichkeit, sondern auch der Situation, des Milieus hervorruft. Ihr habt keine Pflichten zu erfüllen, die Pünktlichkeit und Genauigkeit erheischen. Keine Familiensorgen, keine Liebesschmerzen. Darauf muss man Acht geben. Dieses Bekümmertsein, diese Unruhe, diese Erinnerung an eine Pflicht, die euren Willen und eure Aufmerksamkeit zu einer bestimmten Stunde erfordert, würden wie eine Totenglocke gellen mitten in euren Rausch hinein und euer Vergnügen vergiften. Die Unruhe wird zur Angst, das Bekümmertsein zur Marter. Wenn ihr aber alle diese Vorbedingungen beachtet habt und die Zeit euch günstig ist, wenn ihr euch in einer günstigen Umgebung befindet, in einer malerischen Landschaft zum Beispiel oder in einem geschmackvoll eingerichteten Apartment, wenn ihr obendrein noch auf ein wenig Musik hoffen dürft, dann ist alles aufs Beste bestellt. Oft trägt die Musik mich, dem Meere gleich, zu meinem bleichen Stern, ob Nebelrauch, ob Lüfte klar und weich, ich hiss mein Segel gern. Die Lunge voll und prall, die Brust voran, wie Segel windgefüllt, so steigt die Wellenberge ich hinan, die mir die Nacht verhüllt. Und fühle alle Leidenschaften mich durchzittern, die je ein Schiff erlitt. Mich wiegen guter Wind, das Tosen von Gewittern. Den Abgrund fühle ich mit. Doch manchmal ist das Wasser still und weit. Ein Spiegel meiner Hoffnungslosigkeit. Im Haschischrausch gibt es gewöhnlich drei Phasen, leicht zu unterscheiden. Die ersten Anzeichen der ersten Phase zeigen und vervielfachen sich wie die Symptome eines lange zaudernden Sturmes. Es ist zunächst eine gewisse Heiterkeit, albern, doch unwiderstehlich, die sich eurer bemächtigt. Diese Anfälle grundloser Lustigkeit, derer ihr euch fast schämt, kehren häufig wieder nach Zwischenzeiten, in denen ihr vergeblich versucht, euch zu sammeln. Die einfachsten Worte, die trivialsten Vorstellungen nehmen ein neues, seltsames Gesicht an. Ihr erstaunt sogar, dass ihr sie bisher so einfach fandet. Ungereimte, zuvor nie gesehene Ähnlichkeiten und Beziehungen, Wortspiele ohne Ende, komische Andeutungen entsprudeln fortlaufend eurem Hirn. Der Dämon hat von euch Besitz ergriffen. Es ist nutzlos, sich dieser Heiterkeit zu widersetzen, die wie ein Kitzel schmerzt. Von Zeit zu Zeit lacht ihr über euch selbst, über eure Albernheit und Narretei und eure Gefährten, wenn ihr deren habt, lachen gleichfalls über euren und ihren eigenen Zustand. Diese Lustigkeit, diese Unsicherheit, dieses Unbehagen im Fröhlichsein, diese Ungewissheit des Krankseins dauern in der Regel nur kurze Zeit. Bald werden die Ideenverbindungen so locker und schweifend, wird der leitende Faden, der eure Eindrücke verbindet, so fein, dass allein eure Komplizen euch noch verstehen können. Und selbst da gibt es kein Mittel zur Beglaubigung. Vielleicht glauben sie euch nur zu verstehen, und die Täuschung ist eine wechselseitige. Die Ausgelassenheit und diese jähen Ausbrüche von Gelächter wirken wie eine ausgemachte Narratei oder wenigstens wie eine blödsinnige Albernheit auf jeden Menschen, der sich nicht in dem gleichen Zustand befindet wie ihr. Sogar die Klugheit und der gesunde Verstand, die regelrechte Ordnung der Gedanken des nicht berauschten Augenzeugen erfreuen und amüsieren euch als eine besondere Art von Sinnlosigkeit. Die Rollen sind vertauscht. Der Narr bemitleidet den Weisen und nun beginnt die Idee seiner Überlegenheit am Horizont seines Bewusstseins aufzudämmern. Bald wird sie wachsen und zunehmen und niederplatzen wie ein Meteor. In der ersten Phase kindischer Heiterkeit folgt etwas wie eine momentane Beruhigung. Bald aber künden sich neue Ereignisse an durch eine Empfindung von Kühle in den Extremitäten und eine große Schwäche in allen Gliedern. Ihr habt dann Hände wie von Butter und im Kopf, in eurem ganzen Wesen fühlt ihr eine hemmende Betäubung und Erstarrung. Eure Augen vergrößern sich, euer Gesicht bedeckt sich mit Blässe. Euer Gaumen ist ausgetrocknet von einem Durst, den zu stillen unendlich süß sein würde, wenn nicht die Wonnen der Trägheit noch angenehmer wären und sich nicht der geringsten Bewegung widersetzten. Raue, tiefe Seufzer entringen sich eurer Brust, so als könne euer alter Leib die Süchte und das Drängen eurer neuen Seele nicht ertragen. Von Zeit zu Zeit durchrüttelt euch ein Schauer und nötigt euch zu einer unfreiwilligen Bewegung. Ähnlich dem Zusammenfahren, das am Ende eines arbeitsreichen Tages oder in einer stürmischen Nacht dem endlichen Schlaf häufig vorangeht. In der Tat äußert sich in dieser Periode des Rausches eine neue Feinheit, eine erhöhte Schärfe in allen Sinnen. Geruch, Gesicht, Gehör und Tastsinn haben in gleicher Weise Teil an dieser Steigerung. Die Augen sehen das Unendliche. Das Ohr hört fast unvernehmbare Töne inmitten des größten Tumults. Hier beginnen die Halluzinationen. Die Gegenstände der Außenwelt nehmen langsam nach und nach seltsame Erscheinungen an. Sie deformieren sich und bilden neue Formen. Dann stellen die Zweideutigkeiten sich ein, die Missdeutungen und die Sinnverlagerung. Die Töne kleiden sich in Farben und die Farben enthalten eine Musik. vor, dass die Persönlichkeit schwindet und dass die Betrachtung der Dinge der Außenwelt euch eure eigene Existenz vergessen lässt und ihr euch mit jener bald verschmelzt. Euer Auge heftet sich auf einen Baum, der harmonisch vom Winde gebogen wird. In einigen Sekunden wird das, was im Hirn eines Dichters ein durchaus natürlicher Vergleich sein würde, in dem euren zu einer Tatsache. Ihr schreibt sogleich dem Baum eure Leidenschaften zu, eure Sehnsucht oder eure Melancholie. Seine Seufzer und seine Schwankungen werden die euren, und schon seid ihr der Baum. Ebenso der Vogel, der tief im Azur schwebt. Zunächst repräsentiert er die unsterbliche Sehnsucht, über den menschlichen Dingen zu schweben, doch schon seid ihr der Vogel selbst. Zum Glück hat diese unbegrenzbare Einbildung nur eine Minute gedauert, denn zwischendurch mit größter Anstrengung hat euch ein Augenblick der Klarheit ermöglicht, auf die Uhr zu sehen. Aber ein anderer Gedankenstrom trägt euch davon. Wird euch eine Minute noch in seinem lebhaften Wirbel kreisen machen, und diese neue Minute wird eine neue Ewigkeit sein. Die Verhältnisse der Zeit und des Daseins werden völlig verwirrt durch Vielheit und die Intensität der Empfindungen und Vorstellungen. Man lebt, könnte man sagen, mehrere Menschenleben innerhalb einer Stunde. Gleicht ihr da nicht einem fantastischen Roman, der lebend sein würde, anstatt geschrieben zu sein? Es besteht keine Gleichung mehr zwischen den Organen und den Genüssen. Enivrez-vous, Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. » In den trügerischen Pausen der Ruhe, da eine momentane, anscheinend aber endgültige Besserung ihnen erlaubt, in das wirkliche Leben zurückzukehren, verursacht der Haschisch oft einen gefräßigen Hunger. Fast immer aber einen unmäßigen Durst. Die tyrannischen Hunger- und Durstgefühle finden nur Befriedigung mit einer gewissen Anstrengung. Denn der Mensch fühlt sich derart außerhalb aller irdischen Dinge, oder vielmehr, er ist so ausgefüllt von seinem Rausche, dass seine Energie erst einen langen Anlauf nehmen muss, um eine Flasche oder eine Gabel anzurühren. Durch die Verdauung von Speisen aber wird eine Krise herbeigeführt. Sie zu bekämpfen ist unmöglich, und ein solcher Zustand würde nicht ertragbar sein, wenn er nicht bald einer anderen Phase des Rausches Platz machte. Dieser neue Zustand ist das, was die Orientalen das Kief nennen. Da ist nichts Wirbelndes und Tumultuarisches mehr. Da ist nur eine stille, unbewegte Seligkeit, eine herrliche Resignation. Lange Zeit hindurch seid ihr nicht mehr Herr eurer selbst, aber ihr fühlt euch davon nicht berührt. Der Schmerz und der Zeitsinn sind geschwunden, oder wenn sie sich bisweilen noch anzudeuten wagen, so sind sie doch verklärt durch die beherrschende Empfindung. Vor allem aber wollen wir bemerken, dass die Halluzinationen von bastardhafter Art sind und ihr Daseinsrecht aus dem äußeren Schauspiel ziehen. Der Geist ist nur ein Spiegel, aus dem das umgebende Milieu widerstrahlt, umgebildet in einer übertriebenen Manier. Schließlich sehen wir das eintreten, was ich gern die moralische Halluzination nennen möchte. Der Mensch glaubt sich einer Sühne unterworfen. You have to be always drunk. That's all there is to it. It's the only way. So as not to feel the horrible burden of time that breaks your back and bends you to the earth. You have to be always drunk. Nature, virtue, as you wish, but be drunk. And if sometimes on the steps of a palace, or on the green grass of a ditch, in the mournful solitude of your room, you wake again, drunkenness already diminishing or gone, ask the wind, the wave, the star, the bird, the clock. Everything that is flying, everything that is singing, everything that is speaking. Ask what time it is, and wind, wave, star, bird, clock will answer you. It is time to be drunk, so as not to be the martyred slaves of time. Be drunk. Be continually drunk. Des nächsten Morgens. In der Tat, diese Ermattung ist groß, aber sie äußert sich nicht unmittelbar, und wenn ihr endlich gezwungen seid, sie anzuerkennen, dann geschieht das nicht ohne Verwunderung. Denn zunächst, wenn ihr festgestellt habt, dass ein neuer Tag am Horizont eures Daseins angebrochen ist, bemerkt ihr ein erstaunliches Wohlgefühl. Ihr glaubt, euch einer wunderbaren Leichtigkeit des Geistes zu erfreuen. Kaum aber habt ihr euch erhoben, so folgt euch ein alter Rest des Rausches nach und hemmt euch, die Schleifkugel eurer neuen Knechtung. Die schwachen Beine suchen sich ängstlich ihren Weg, und ihr fürchtet jeden Augenblick, wie ein zerbrechlicher Gegenstand Schaden zu nehmen. Eine große Schwermut. Manche Leute versichern, sie sei nicht ohne Reiz, bemächtigt sich eures Geistes und breitet sich über alle eure Fähigkeiten aus wie Nebel über eine Landschaft. Für einige Stunden noch seid ihr unfähig zur Arbeit und zu jedem tatkräftigen Handeln. Das ist die Strafe für die frevelhafte Verschwendung, mit der ihr so viel Nervenfluidum verausgabt habt. Ihr habt eure Persönlichkeit in alle vier Winde verstreut, und jetzt, mit welcher Mühe versucht ihr nicht, sie wieder einzusammeln und zusammenzufügen? Es ist Zeit, diese ganze Gaukelei und diese großen Marionetten beiseite zu lassen, die aus dem Dunst infantiler Gehirne entstehen. Haben wir nicht von ernsteren Dingen zu reden? Von den Modifikationen der menschlichen Gefühle, mit einem Wort von der Moral, des Haschisch? Um meine Arbeit zu verkürzen und meiner Analyse mehr Klarheit zu geben, werde ich meine Beobachtungen auf eine einzige fiktive Persönlichkeit häufen, wie sie für meine Zwecke dienlich ist. Ein halb nervöses, halb galliges Temperament ist für die Entwicklung eines solchen Rausches das günstigste. Nehmen wir dazu einen fein gebildeten Geist, geübt in Form- und Farbstudien, ein empfindsames Herz, durch das Unglück ermattet, aber zur Wiederauffrischung noch bereit. Der Hang zur Metaphysik, die Bekanntschaft mit den verschiedenen Hypothesen der Philosophie über das menschliche Geschick sind gewiss zur Vervollständigung nicht unnütz, ebenso wenig wie die Liebe zur Tugend, zu der abstrakten Tugend der Stoiker oder der Mystiker. Fügt man zu all diesem noch eine große Feinheit der Sinne, so sind, wie ich glaube, die gewöhnlichen Hauptelemente des modernen, sensiblen Menschen zusammengestellt. Das, was man als die banale Form der Originalität bezeichnen könnte. Wenn du eine dieser Seelen bist, wird deine angeborene Liebe zu Form und Farbe gleich in den ersten Entfaltungen deines Rausches eine unermessliche Weide finden. Die Farben gewinnen eine ungewöhnliche Energie und dringen mit siegreicher Leuchtkraft ins Gehirn ein. Die Deckenmalereien, ob delikat, mittelmäßig oder sogar schlecht, nehmen ein beängstigendes Leben an. Die gröbst bemalten Papiere, mit denen die Wände der Herbergen tapeziert sind, vertiefen und weiten sich wie strahlende Dioramen. Das Verständnis für die Allegorie nimmt in dir Ausmaße an, wie sie dir selber unbekannt waren. Der Haschisch breitet sich nun über das ganze Leben aus wie ein zauberischer Schein. Er gibt ihm feierliche Farben, hält es auf bis in die letzten Tiefen, Landschaftsausschnitte, fliehende Horizonte. Ausblicke auf Städte, die gebleicht sind durch die leichenhafte Fahlheit des Gewitters oder beleuchtet von den konzentrierten Feuern der Sonnenuntergänge. Tiefen des Raumes, Allegorie der Tiefe der Zeit. Die Geste oder die Deklamation der Komödianten, wenn du in ein Theater hineingeraten bist. Der erste beste Satz, wenn deine Blicke auf ein Buch fallen. Mit einem Wort, alles. Die Universalität der Wesenheiten erhebt sich vor dir in einem neuen, bisher nicht erahnten Glanz. Die Grammatik, die dürre Grammatik sogar, wird etwas wie eine geisterbeschwörende Hexerei, die die Wörter auferweckt und sie mit Fleisch und Bein versieht. Die Musik, die andere Sprache, spricht nun zu dir, von dir selbst, und erzählt dir die Ballade deines Lebens. Sie verkörpert sich in dir und du strömst in sie hinein. Jede rhythmische Bewegung bezeichnet eine bekannte Bewegung deiner Seele. Jede Note bildet sich um zu einem Wort. Und die ganze Dichtung tritt in dein Gehirn wie ein mit Leben begabtes Wörterbuch. man muss nun nicht glauben, alle diese Phänomene ereigneten sich im Geiste in buntem Durcheinander mit den grellen Lauten der Wirklichkeit und der Ungeordnetheit des äußeren Lebens. Das innere Auge bildet alles um und gibt jedem Ding das Kompliment an Schönheit, woran es ihm mangelt, um wahrhaft wert zu sein, dir zu gefallen. Die Harmonie, die Ausgewogenheit der Linien, die Eurythmie in den Bewegungen erscheinen dem Träumer als Notwendigkeiten, als Pflichten geradezu, nicht nur für alle Wesen der Schöpfung, sondern auch für ihn, den Träumer selbst, der sich in diesem Zeitraum der Krise begabt findet mit der wunderbaren Fähigkeit, den unendlichen Rhythmus des Universums zu erfassen. Die Gewissensbisse aber, ein besonderer Bestandteil des Genusses, werden ertränkt in der deliziösen Betrachtung der Gewissensbisse, in einer Art genussvoller Analyse. Und diese Analyse schreitet so schnell vorwärts, dass der Mensch gar nicht bemerkt, wie sehr er seinen freien Willen dabei verliert, wie sehr er von Sekunde zu Sekunde der vollkommenen Teufelei entgegengeht. Er bewundert seine Reue. Er glorifiziert sich, während er auf dem besten Wege ist, seine Freiheit einzubüßen. Da ist also mein Mann, der Geist meiner Wahl, bei jenem Grad der Freude und des inneren Friedens angekommen, bei dem er gezwungen ist, sich selber zu bewundern. Jeder Widerspruch verlischt. Alle philosophischen Probleme werden kristallklar oder erscheinen wenigstens so. Alles ist nun Gegenstand des Vergnügens. Die Fülle seines gegenwärtigen Lebens gibt ihm einen maßlosen Hochmut ein. Eine Stimme in seinem Inneren, es ist seine eigene, sagt zu ihm: Du hast jetzt das Recht, dich als höher anzusehen, denn alle Menschen. Niemand kennt noch, kann begreifen, was du alles denkst und was du alles fühlst. Sie wären sogar unfähig, die Menschenliebe zu würdigen, die sie dir einflößen. Du bist ein König, den die Leute ringsumher verkennen und der in der Einsamkeit seiner Überzeugung lebt. Aber was macht dir das aus? Besitzest du nicht diese souveräne Verachtung, die der Seele so wohl tut? Du sollst immer trunken sein. Es ist das Einzige, was zählt, die einzige Lösung, auf das die schreckliche Last der Zeit dir nicht den Rücken beugt und dein Haupt sich nicht neigt. Sollst du ewig trunken sein mit Rausch, mit Wein, mit Poesie oder Tugend, es liegt an dir. Trunken sollst du sein, es liegt an dir. Trunken sollst du sein, mit Rausch, mit Wein, mit Poesie oder Tugend. Und wenn du aufwachst zu Füßen eines leeren Palastes unter grünen Pflanzen eines Straßengrabens in der Einsamkeit deiner alten Bude, frag den Wind, die Wellen, die Sterne, die Vögel, die Zeit. Frag all das, was sich rührt, das klagt, das auf Rädern sich bewegt. Frag sie nach der Zeit, frag sie nach der Zeit. Alles, was singt und spricht, Wind und Wellen, Gestirne und Vögel, Zeit gegen die Antwort breit. Niemals Sklave sein, niemandes Sklave sein, niemals Sklave sein, niemandes Sklave sein, denn unaufhörlich, denn unaufhörlich, denn unaufhörlich, denn unaufhörlich. Sei trunken. Sei trunken. Sei trunken. Sei trunken, denn trunken sollst du. Soll ich erklären, wie ein Mann unter der Herrschaft des Haschisch sich bald zum Mittelpunkt des Universums macht? Wie er der lebende und denkbar deutlichste Ausdruck jenes Sprichwortes wird, welches sagt, dass die Leidenschaft alles auf sich bezieht? Er glaubt an seine Tugend und an seine Genialität, lässt sich das Ende nicht erraten. Alle ihn umgebenden Dinge bedeuten Suggestion, die in ihm eine Welt von Gedanken erregen, alle farbenreicher, alle lebendiger und subtiler denn je. Und überzogen mit einem magischen Firnis. Diese glanzvollen Städte, sagt er zu sich, wo die stolzen Bauwerke sich auftürmen wie in gemalten Kulissen, diese schönen, auf den Wassern des Hafens in Heimweh kranker Untätigkeit schaukelnden Schiffe, die unseren Gedanken auszudrücken scheinen. Wann brechen wir auf? Ins Glück. Diese Museen, so übervoll von schönen Formen und berauschenden Farben. Diese Bibliotheken, worin die Arbeiten der Wissenschaft und die Träume der Muse gehäuft sind. Diese Schar von Instrumenten, die mit einer einzigen Stimme sprechen. Diese bezaubernden Frauen, reizvoller noch durch die Kunst des Schmuckes und die Mäßigung des Blickes. All diese Dinge sind gemacht für mich. Für mich. Für mich hat die Menschheit gearbeitet, hat sie Martyrium und Opferung erlitten, um meinem unstillbaren Hunger nach Erregung, nach Wissen und nach Schönheit als Weide, als Pabulum zu dienen. Ich überspringe und kürze ab. Niemand wird erstaunen, dass ein letzter, höchster Gedanke aus dem Gehirn des Träumenden hervorbricht. Ich bin zum Gott geworden. Wenn zufällig eine vage Erinnerung in die Seele dieses bedauernswerten Glücklichen sich schleicht, sollte es nicht noch einen anderen Gott geben. Glaubt, er wird sich vor jenem aufrichten, seine Willensäußerungen mit ihm diskutieren und ihm ohne Furcht die Stirn bieten. Wer ist doch dieser französische Philosoph, der um die neueren deutschen Lehrmeinungen zu verspotten sagte: »Ich bin ein Gott, der schlecht zu Abend gespeist hat.« Diese Ironie würde einem vom Haschisch betörten Geist durchaus nichts anhaben. Er würde seelenruhig erwidern: »Es ist möglich, dass ich schlecht zu Abend gespeist habe. Aber ich bin ein Gott.« Enivrez-vous, Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Alle Organe erschlafft und ermüdet, alle Nerven abgespannt. Das dauernde, kitzelnde Bedürfnis zu weinen, die Unfähigkeit, sich einer fortlaufenden Arbeit zu widmen, beweisen dir grausam, dass du ein verbotenes Spiel getrieben hast. Man sagt, und es ist etwas Wahres daran, dass dieser Stoff kein physisches Leiden verursacht, kein schweres wenigstens. Aber kann man behaupten, dass ein Mensch unfähig jeder Handlung und nur zu Träumereien tauglich sich wahrhaft wohl befinde, selbst wenn alle seine Glieder in gutem Zustand wären? Nun, wir kennen die menschliche Natur genügend, um zu wissen, dass ein Mensch, der mit einem Löffel voll Konfitüre sich augenblicklich alle Güter des Himmels und der Erde verschaffen kann, davon niemals auch nur den geringsten Teil durch Arbeit gewinnen wird. Soll ich noch hinzufügen, dass der Haschisch wie alle einsamen Freuden das Individuum untauglich für die Menschheit und die Gesellschaft überflüssig für das Individuum macht, indem er dieses zwingt, unaufhörlich sich selber zu bewundern und es Tag für Tag dem leuchtenden Abgrund zutreibt, indem es wie Narziss mit Bewunderung sein Antlitz spiegelt? In der Tat, es ist dem Menschen bei Strafe des Verfalls und des geistigen Todes verwehrt, die Grundbedingungen seiner Existenz durcheinander zu bringen und das Gleichgewicht zu zerstören zwischen seinen Fähigkeiten und den Lebenssphären, in denen sich zu betätigen ihre Bestimmung ist, mit einem Wort, sein Geschick niederzureißen, um es durch ein Verhängnis neuer Art zu ersetzen. Jeder Mensch, der die Bedingungen des Daseins nicht auf sich nimmt, verkauft seine Seele. A desolate city landscape. Muddy streets. Heaps black sky. Noisy cars smell. And across the way. Dismal setting, you imagine a neon sign flashing, getting drunk. Thank you. Es bleibt noch zu fragen, ob der Mensch um den Preis seiner Würde, seiner Aufrichtigkeit und seiner freien Entscheidung nicht große geistige Vorteile aus dem Haschisch ziehen, ob er nicht eine Art Denkmaschine daraus machen könne, ein fruchtbares Instrument. Diese Hoffnung bedeutet einen Circulus Vitiosus. Geben wir für einen Augenblick zu, dass der Haschisch Genialität verleiht. Oder wenigstens solche steigert. So dürfen wir nicht vergessen, dass es in der Natur des Haschisch liegt, den Willen zu schwächen und dass er also nur auf der einen Seite gewährt, was er auf der anderen fortnimmt, was bedeutet, er steigert die Erfindungsgabe und schwächt zugleich die Fähigkeit, Nutzen daraus zu gewinnen. Und wenn man annimmt, ein Mensch wäre geschickt und energisch genug, sich dieser Alternative zu entziehen, so ist noch eine andere verhängnisvolle und schreckliche Gefahr zu bedenken, die allen Gewöhnungen anhaftet. Jede Gewöhnung verwandelt sich alsbald zur Notwendigkeit. In den philosophischen Studien muss der menschliche Geist ähnlich dem Lauf der Gestirne einer Kurve folgen, die ihn auf seinen Ausgangspunkt zurückführt. Zu Anfang habe ich von jenem wunderbaren Zustand gesprochen, in den der Geist des Menschen sich manchmal durch eine besondere Gnade versetzt finde. Ich sagte, dass er mit dem Versuch, seine Hoffnungen unaufhörlich anzufeuern und sich bis zum Unendlichen emporzuschwingen, in allen Ländern und zu allen Zeiten den Beweis liefere für ein unbändiges Verlangen nach allen selbst gefährlichen Substanzen, die vor seinem inneren Gesicht einen Augenblick lang jenes Gelegenheitsparadies erwecken könnten, das Gegenstand aller seiner Sehnsüchte ist. Und schließlich, dass dieser verwegene Geist, der, ohne es zu wissen, bis zur Hölle hinabsteigt, auf diese Weise seine ursprüngliche Größe bezeuge. Ist der Mensch aber so verlassen, aller ehrlichen Mittel so beraubt, den Himmel zu gewinnen, dass er gezwungen wäre, die Pharmazie und die Zauberei anzurufen? Braucht es den Verkauf seiner Seele, um die betörenden Liebkosungen und die Freundschaft der Huris zu bezahlen? Was ist ein Paradies, das man erkauft um den Preis seines ewigen Heils? Get right. Die künstlichen Paradiese. Hörspiel von Kai Green. Nach dem gleichnamigen Text von Charles Baudelaire. Aus dem Französischen von Max Bruns. Es sprachen Alexander Fehling, Jean Moreau und Jule Böwe. Die Komponisten und Musiker in chronologischer Reihenfolge. Tarworter, Maria Hilf, Ulver, Helmut Oehring mit Matthias Bauer, Original Kochani Orchestra, Nouvelle Vague, Anne Clark, Georg Dabakian, Sandu, Alvar Noto, Tuxedo Moon, Matt Elliott. Tonwortaufnahmen: Peter Kainz im Studio H2 Berlin. Mischung und Mastering: Zapp im Studio 13 Potsdam. Regie und Produktionsassistenz: Ronald Klein. Regie: Kai Green. Dramaturgie: Holger Rink. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Hessischen Rundfunk, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Saarländischen Rundfunk sowie mit freundlicher Unterstützung des ZKM Karlsruhe aus dem Jahr 2011. Épilogue. Baudelaire. Le cœur content, je suis monté sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanard, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur. Mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir passementées d'orfin, je t'aime, ô capitale infâme, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes.